Ja, moin, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Lord Nördchen, Tag, Lord Nördchen, der Podcast wieder am Start. Leider, es ist wieder passiert. Manchmal, da spricht man Dinge an und die, was heißt, kündigt man Dinge an oder spricht Dinge an, die dann manchmal in der Realität leider nicht geschehen, aus Gründen, sag ich mal. Wie das Leben so spielt, hat das leider überhaupt nicht geklappt mit dem Comic Park. Ich habe mich schon geärgert, ist ja klar. Und deswegen habe ich mich gleich entschieden, okay, lässt du das, nachdem ja einfach krankheitsbedingt das nicht ging, sag ich mal. So, ja, deswegen will ich da leider nicht wirklich weiter drauf eingehen. Es ist scheiße gelaufen. Sorry an alle da draußen, die sich drauf gefreut haben, auf einen Bericht vom Comic Park 2022. Ärgerlich, es hat leider nicht geklappt. Wieder ein Learning, also sowas werde ich wahrscheinlich nicht wieder ankündigen oder so Vorausblicke auf nächste Folgen und so ein Kram. Naja, okay. Das ist halt einfach so, dass man manchmal verhindert. So ist das mit einer jungen Familie. Gut, wir starten heute nichtsdestotrotz mit, ja, mit was fangen wir denn an? Wir haben ein bisschen was zu bereden. Ich mache jetzt, fangen wir mal mit dem Sektor Gaming an. Ich habe gaming-technisch was zu sagen. Und zwar habe ich ja Spider-Man gespielt. Das Spider-Man-Spiel, da bin ich immer noch dran. Pokémon Arceus habe ich nicht weitergespielt. Also ganz schön die große Fresse gehabt beim letzten Cast, dass das da einfach zu füllendste, der einfach zu füllendste Pokédex ist. Ich habe auch nicht gesagt, in wie viel Zeit ich das schaffe. Also wahrscheinlich ist dann das, ich weiß es nicht, ob das am Spielkonzept liegt oder an mir. Grundsätzlich fand ich, haben mir die ersten Stunden Spaß gemacht. Die Frage ist halt, ich bin jetzt nach dem ersten Kampf gewesen. Ich war jetzt quasi in der neuen, habe die neue Region freigeschaltet, habe diesen Waldmeister da besiegt, dieses komische Sichlor mit Axthänden. Es ist eben die Frage, dann kommst du ins nächste Gebiet und denkst dir, ja, das Gebiet, da passiert jetzt nichts Neues. Da ist genau dasselbe, da laufen Pokémon rum, die vorher nicht in dem grünen Teil in dieser Ebene rumgelaufen sind. Jetzt ist halt die Landschaft braun und das war's. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt noch irgendwas dazukommt. Im Prinzip habe ich das Spiel jetzt schon komplett gesehen und habe eigentlich keine Motivation mehr. Irgendwie nicht so richtig, ich finde gerade keine Motivation, das Spiel weiterzuspielen, ehrlich gesagt. Es ist traurig, aber was will man machen? So ist das nun mal. Das ist, ja, ist halt ein Stück weit auch schlechtes Game Design. Vielleicht muss ich mich einfach noch dran setzen und gucken, was weiter passiert, aber ey, die Story ist sowieso irrelevant, das interessiert mich nicht, warum, ob dieser Typ wieder zurück, ob der Hauptcharakter wieder zurück in die Zeit reist, also vor in die Zeit reist, in seine Zeit, keine Ahnung, ist mir auch wirklich relativ Wumpe. Und dann sind halt, tut mir leid, einfach auch zu viele egale Pokémon dabei, irgendwelche komischen Venusfliegenfallen mit Augen und wo ich mir denke, ja, ey, auf dich habe ich voll gewartet. Ach nee, habe ich ja doch nicht. Ja, also relativ, ja, schwieriges Gefühl. Jetzt dafür bin ich gerade heftig im Digimon-Vibe wieder. Ich habe nämlich Digimon Cyber Sleuth mal wieder reingeschmissen und möchte das mal weiterspielen und habe schon ein paar Stunden drin versenkt. Das macht echt Spaß mit diesen ganzen Digitationen, obwohl es echt kein schönes Spiel ist, so. Im Prinzip geht's darum, dass du ein Digimon, naja, halt, stopp, dass du in einer, bist ein Hauptcharakter, egal ob männlich oder weiblich, du kannst, du wohnst in einer, ja, es halt, spielt in Japan, ist klar, wie immer, und da ist so eine Cyberwelt, also wie sowas wie Da ist so eine virtuelle Welt, wo du dich reinsetzen kannst und da passiert was. Da passiert was und du triffst Digimon und kriegst Digimon, die quasi als Hackerprogramme gelten und dann wird dann halt ein bisschen so gefightet und du wirst dann quasi ein Cyberdetektiv, der dann Fälle aufklärt. Und es ist alles so Japano-Graphic-Novel-Style. Also viel lesen zwischendurch. Manchmal, wo ich mir denke, alter Cutscene, Junge, jetzt reicht's. Ich möchte jetzt endlich Agumon digitieren. Und jetzt geh mir nicht mit deinem Mist auf die Nerven. Ja, also Switch zurzeit eher zweifache Konsole, also Zweitkonsole, wie immer eigentlich. Switch für mich immer eine Zweitkonsole gewesen, nie das Go-To-Ding. Spielt zurzeit wirklich ein bisschen mehr wieder, aber viel ist immer nur an, leider. Also auch das Spider-Man-Spiel, das habe ich nicht nochmal groß angefasst, obwohl das geil ist, das macht Spaß, doch so, das finde ich sehr, sehr cool. Aber ich hatte jetzt Bock, weil ich mal wieder so ein bisschen, ich habe mal wieder einen alten Podcast nachgehört, und zwar den Game One Plauschangriff, den liebe ich ja wirklich. Der hat mich, das war mein erster Podcast, den ich gehört habe regelmäßig, und große Liebe geht raus. Und da gibt's immer wieder eine legendäre Doppelfolge quasi, also zwei Folgen, die zusammengehören thematisch, zu denen ich alle paar Jahre mal wieder zurückkomme. Und so war es auch letztens. Ich habe mal wieder den Podcast zur ersten Staffel The Walking Dead von Telltale Games gehört und dachte mir, ey, das war damals schon ein krasses Ding. So, ich habe das geschaut mit dem Let's Play von GameTube. Michael Obermeier und ich glaube Daniel Veit und Daniel Veit und das war damals schon echt ein Ding. Da hat man, ich glaube 2012 kam das raus. Ich guck mal schnell im Interweb Telltale The Walking Dead 1. Das kam raus. Staffel 1 kam. Ja, 2011, also auch schon über 10 Jahre alt. Und habe richtig Bock gehabt auf Scheiße. Also ich habe die Staffel 1 auch für verschiedenste Plattformen. Und hab da angespielt. Hab immer nur die ersten zwei Folgen. Es ist quasi episodic Content. Also ein Adventure im Episodenformat. Ich denke, das kennt jeder, der ein bisschen Popkultur in den letzten 10 Jahren mitbekommen hat. Also im Prinzip ein Story-Driven Adventure Game im Walking Dead Universum, und das war damals so Walking Dead, da war Zombie noch nicht überlaufen, und da war, also noch nicht so überlaufen, und da war The Walking Dead war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht in welcher Staffel, ehrlich gesagt, auf jeden Fall das Spiel, ich habe mir dann gleich die Telltale Walking Dead Complete Edition bestellt, die ist echt günstig zu kriegen, hab sie für PlayStation 4 bestellt. Und ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt. Ich bin ja eigentlich eher so der Xbox-Dude. Und es ist, ich weiß auch nicht, das ist so, die erste Staffel war einfach unglaublich gut. Hab dann damals bei GameTube auf YouTube auch das Let's Play von Staffel 2 gesehen. Das war dann schon nicht mehr so gut. Aber weil ich so halt so ein Komplettierer bin, denke ich mir immer, ach komm, eigentlich das Spiel, das war richtig geil, die Geschichte war richtig geil, und ihr wisst, ich bin so ein Spieler, ich will lieber eine gute Story haben als alles andere, und dann noch eine gut präsentierte Story vor allen Dingen, und nicht wie bei Digimon Cyber Sleuth einfach 5 Textzeilen und dann ist, oder 300.000 Textzeilen und dann ist gut. Und ich find's absolut gelungen, die erste Staffel. Ich habe jetzt auch gestern Abend nochmal die erste Staffel fertig gespielt und auch das kleine DLC DLCchen, was da noch hinten dran war, als Übergang quasi von Staffel 1 zu 2 400 Days. Also ich denke, wer mal so ein bisschen Bock hat auf ein bisschen Soft-Gaming-Unterhaltung, ich habe ja auch noch hier liegen Heavy Rain und Beyond Two Souls, so diese etwas, ja, schon noch viel, viel freieren Dinger, was so Outcome bedeutet. Und klar, ich weiß schon, worum es geht und ich weiß auch, wer der Origami-Killer ist, aber ich habe Bock, das selber zu spielen. Und solche Dinge wie diese Dark Pictures Anthology, Man of Medan und so, solche Sachen, da habe ich schon auch Bock drauf. Und ja, weil dann kannst du dich halt, ich habe manchmal das Gefühl, so dieser Trend der letzten Jahre geht immer mehr bei mir gamingtechnisch zu, ich will mich zurücklehnen. Ich will mich zurücklehnen, drei Knöpfe gucken. Im Prinzip ist es ein interaktiverer Film. Nicht interaktiver, aber ein interaktiverer Film. Und da habe ich, also ihr versteht schon, was ich meine. Man hat nicht immer Bock, so on the edge zu sitzen und die Nordschleife lang zu brettern. Das bringt mich zum nächsten Thema. Ich habe mein erstes, habe das aktuelle Gran Turismo 7 gespielt. Bin da soweit auch, habe davon eigentlich alles gesehen von dem Spiel. Bin da auch zufrieden mit dem, was ich fürs Geld bekommen habe. Also wirklich Gran Turismo für mich so ein Inbegriff von Gaming der 2000er Jahre. Auch so diese sehr andere Machart im Vergleich zu einem Forza, also Forza Motorsport zum Beispiel, oder einem, na gut, Forza Horizon ist ja sowieso, ist ja sowieso eher, wie soll ich sagen, ist ja eh so arcadiger. Ich hatte aber mal wieder Bock drauf und so mit, okay, du musst dir hier Lizenzen erfahren und hier ist eine Herausforderung und da ist eine Herausforderung. Also vom Umfang her wieder ein riesengroßes Spiel. Gefühlsmäßig wenige Autos. Was mich ja immer ärgert ist, wenn man ein Autospiel spielt und hat sein eigenes Auto ist da nicht drin, das kann ich nicht leiden. Gut, aber das ist natürlich Nörgeln auf hohem Niveau. Also ein durchschnittlicher Renner. Macht Spaß, kann man mal machen. Ist cool. Und haben sie auch wieder gut zurückgepatcht. Die haben ja die finanziellen Belohnungen ein bisschen rausgenommen. Sag ich mal, die Credit-Belohnungen ein bisschen runtergefahren. Das haben sie wieder reingemacht, dass man wieder für Rennen wieder ein bisschen mehr Credits kriegt, dass man nicht so hart grinden muss, bis man sich was kaufen kann. Nee, wirklich gut. Prost. Auch vom Spielgefühl her wirklich gut, so schön, fährt sich super geil. Also das ist ein Rennsimulator, ja, eher Simulator-mäßig. Das ist, also die machen da nichts falsch. Also was hat man denn erwartet von Gran Turismo? Ehrlich, Gran Turismo Sport soll ja nicht so gut gewesen sein, weil das zu sehr auf Multiplayer gesetzt hat. Aber dieser Sportmodus ist auch wieder dabei und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Gran Turismo, wie man es kennt und mag. Ich glaube, Gran Turismo 4 oder 3 auf der PlayStation 2 habe ich gespielt. Aber auch nicht lange. So. Oh, jetzt muss ich mal kurz umschalten hier. Ja. Um nochmal zurück auf Digimon zu kommen. Ich habe mir was bestellt. Und zwar habe ich gesehen, ich seit Jahren, also früher als Kind, ja. Ich habe Digimon geliebt. Das muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Pokémon war immer geil, aber die Serie war einfach scheiße. Das tut mir leid, Leute. Ich weiß, da ist hier rosa-rote Brille und so, Indigo-Liga und so ein Scheiß. Klar, hat seine Daseinsberechtigung. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind auf Pokémon abgefahren, nicht wegen der Scheiß-Serie, sondern wegen den Spielen, die hervorragend sind, die gerade die ersten beiden Generationen hervorragend waren und die Und dem hervorragenden Pokémon Trading Card Game, was wenige gespielt haben, aber ich dann gespielt habe, zum Beispiel. Also jetzt nicht professionell oder so, viele haben es ja nur gesammelt in meinem Bekanntenkreis, aber mit so ein paar 3, 4, 5 Leuten haben wir immer gespielt. Immer gespielt haben wir da. Und ja, früher war das so, es gab ja Digimon Staffel 1, Digimon Adventure, glaube. Digimon, gucken wir mal rein, Digimon, hier googelt der Chef noch selbst. Digimon, gucken wir doch mal, Videospiele, nein, Manga, Spielzeuge, Fernsehserie. Alter, wie viele Digimon-Spiele es gibt. Und so wie, also ich weiß auch nicht. Nee. Da gibt's doch so viel Rotz und es ist halt auch wenig in Europa erschienen. Digimon. Ah ja, die heißt einfach nur Digimon. Ich dachte, der heißt Digimon Adventure. Genau. Richtig. Dachte, der heißt Digimon Adventure, aber das Reboot scheint Digimon Adventure zu heißen. Ja, Digimon 1 und dann kam Digimon 02. Spielt 3 Jahre nach Digimon Adventure und umfasst 50 Folgen. Und dann kam Digimon Tamers. Digimon Tamers habe ich auch sehr gemocht. Und da fand, was ich so geil fand, war dieses geil. Die haben sich ja jedes Mal fürs Digivice was Neues ausgedacht. Das erste ist ja noch ganz normal, so komische Pseudo-Uhr. Das zweite, die haben dann schon so mit Eiern reagiert, so Eier gescannt, Digi-Armor-Ei, des Mutes Astrale. Und so, und Digimon Tamers, die hatten dann so, kamen dann so Karten durchgezogen. Scheiße, Mann, das war ganz schön geil. Schön, da haben die ihre Viecher geboostert und so ein Scheiß. Und das fand ich so geil. Ich muss echt mal Digimon Frontier nochmal schauen. Da habe ich nur einen Teil gesehen. Genau, und Digimon Data Squad habe ich dann gar nicht mehr gesehen. Und Digimon Fusion sowieso nicht. Auf jeden Fall, was an Pokémon so fucking scheiße ist. Und da müsst ihr ehrlich sein mit euch. Jetzt tut mal bitte alle Sachen beiseite. So jegliche rosa-rote Brille beiseite. Ja, wir lieben Pokémon, den ganzen Kram und die alte und die Serie, die hat ihre Daseinsberechtigung. Na klar. Jetzt kommt das große Aber. Du kannst nicht das so machen, dass du einen Hauptcharakter hast, der immer fucking 12 ist. Der sich nicht weiterentwickelt oder sich so nur so. Da handelt es sich um Nuancen. Der so um Nuancen altert oder sich mal anders verhält als früher. Klar hat er ein Learning, wie er mit seinen Pokémon umgeht und so ein Kram. Und eigentlich ist es Quatsch. Ey, das ist so krass. Die ersten 2 Staffeln Digimon sind das abgefahrenste, was es überhaupt gibt. Denn Digimon 1, richtig geile Serie. Kennt ihr alle, ja? Da werden einfach 7 Kinder in einem Sommercamp werden in eine andere Welt gezogen und die treffen dann auf Digimon und dann kämpfen die gegen Bösewichte, wie ich das schon lese, Alter. Gegen die Bösewichte wie Devimon, Etemon, Miotismon. Das ist doch, Alter, das ist doch geil, damit diese nicht die Weltherrschaft erlangen. 54 Folgen, mega geil. Und dann die konsequente Fortsetzung, Digimon 2, wir haben einen ehemaligen Hauptcharakter, TK, der gealtert ist, der zum Hauptsquad gehört, wir haben Sora, die gealtert ist, nicht Sora, Sora kommt auch noch vor, aber ich meine Kari, die Schwester von Tai, die auch älter geworden ist und quasi auch ein Haupt-Digi-Ritter geworden ist, dazu noch 3 neue Charaktere, also erst 2 und dann dann noch einer, quasi der Digimon-Kaiser, der Bösewicht am Anfang der Serie, der dann quasi noch geturnt wird zum Guten. Und genau. Ja, nee, die erste Staffel heißt Digimon Adventure, ja. Genau. Und die sind älter geworden und die greifen dann auch wieder ein und sind älter und es geht voran und es gibt wie eine Staffelstabübergabe an die nächste Generation der Digimon Tamer und so weiter und so fort. Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Und das liebe ich. Und das ist, da geht's halt vorwärts. Da passiert was. Bei Digimon Tamers, dann sind in der Welt schon Digimon quasi in der Popkultur verankert. Deswegen haben die auch diese Karten. Die spielen selber das Digimon-Sammelkartenspiel zum Beispiel bei Digimon Tamers in Staffel 3. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe die ersten drei Staffeln. Und ich habe letztens mal wieder die erste Folge geguckt. Und ich lieb's immer noch. Und es ist, Leute, und weil ich als Kind immer, früher gab's ja so ein gab's ja Tamagotchis, ne? Und da gab's auch zum Beispiel ein Pikachu-Tamagotchi. Das fand ich geil. Aber noch geiler fand ich die Digimon-Sachen. Und ich wusste das ehrlich gesagt damals nicht. Dass es quasi zu jeder Generation Digivice gibt, quasi zum Spielen, und wollte immer eins haben. Und ja, die haben jetzt letztens zum 25. oder 20. Jubiläum die Digivices der Staffel 1 neu aufgelegt, und die gab's aber nur in Japan. Demzufolge auch japanische Schrift und so finde ich ja immer nicht so geil. Auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, ich bin in den Spielwarenladen meines Vertrauens in unserer Stadt gegangen und habe damals gefragt nach einem Digivice, ein Deep Power, so heißt es in der dritten Staffel. Weil das war geil, da konnte man auch so Karten durchziehen und so ein Kram. Das war schon richtig, richtig heftig, war das. Heftig, heftig geil. Und ja, aus irgendeinem Grund habe ich es nicht bekommen. Keine Ahnung. Das ist halt so. Und ja. Und da dachte ich, Mann, scheiße, du hast eigentlich schon immer Bock auf so ein Teil gehabt, weil ich gerade Digimon Cyber Sleuth nochmal gespielt habe und die ganzen alten Charaktere, Tentomon und Agumon und Gabumon und Terriermon aus Staffel 3 und Terriermon ist aus Staffel 2. Nee, Terriermon ist aus Staffel 3. Und Gilmon aus Staffel 3 und so geil wie ich das finde, Wormmon aus Staffel 2, so geil wie Staffel 2 Finder waren, die Digimon kann ich mich nicht so gut erinnern. Wemon glaube noch. Und ja, Napatamon ist doch klar. Und Angemon, und das ist schon geil. Das ist schon einfach geil, Mann. Und das ist auch so ein bisschen das ist schon irgendwie geil, Mann. Ich liebe das. Ich liebe das einfach. Und da gibt's schon auch fucking 9 Staffeln insgesamt. Ich sehe gerade, die aktuelle Staffel heißt Digimon Ghost Game. Ist die 9. Staffel von Digimon. Dies ist der erste Digimon-Anime in der Kategorie Horror. Okay. So mal. Auf jeden Fall habe ich dann gegoogelt, Digivice und so, und dann siehst du so die Preise so für die gebrauchten Sachen von früher, von vor 20 Jahren, und denkst dir, Alter, echt? Und dann wahrscheinlich nur, dann habe ich einen auf Spanisch gefunden und eins auf Japanisch, und dann, scheiße, Mann, das Digivice von letzten Jahr ist auch schon richtig teuer mittlerweile, gibt's wahrscheinlich auch nicht mehr so leicht zu kriegen, und dann auch noch auf Japanisch und so. Sackgang, absoluter Sackgang. Und dann bin ich auf was gestoßen, und zwar bitte jetzt Google aufschlagen, alle Mann, das Digimon. Digimon Vital Bracelet. Das Digimon Vital Bracelet. Und das müsst ihr euch reinziehen. Denn das ist im Prinzip eine fucking Fitnessuhr. Ich bin ja absolut kein Fan von Fitnessuhren. Muss ich gleich dazu sagen. Dann. Also es hat auch echt Nachteile, aber irgendwie fand ich das geil. Denn im Prinzip hast du ein Digimon, was bei dir in der Uhr wohnt und was du dann quasi durch deine Bewegung und dein Kram quasi mit Energie versorgst. Das kann sogar verrecken und so. Also im Prinzip wie ein Tamagotchi mit nicht füttern. Und das schläft auch, das Teil. Und kannst so verschiedenste Missionen erfüllen. Und dann kommen Kämpfe. Und dann wird da sogar in der Uhr Kämpfe animiert. Und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, boah, fuck, ey. Ja, ich sehe, scheiße, das gibt's nur in Japan. Richtig scheiße. Nachgeguckt. Könnte ich's bestellen? Ja, ich könnte es bestellen. Und dann die nächste Frage. Gibt's die App? Kann man, beziehungsweise muss man mit einer App verbinden? Die Digimon Vital Bracelet, das Digimon Vital Bracelet Lab. Gibt's die überhaupt im deutschen Apple Store? Oder im deutschen App-Bereich im Allgemeinen? Oh, nein, gibt es nicht. Schade. Was machen wir da? Ah, okay, ich schaue jetzt nach im Internet. Wie geht das? Okay, ich melde mich im japanischen App Store an. Mach mir ein japanisches Apple-Konto, eine Apple-ID. Und dann habe ich mich da auf Japanisch durchgeklickt und da auch musst du ja auch eine japanische Adresse eingeben und so ein Kram. Und da habe ich dann in Foren geschaut, okay, und dann habe ich das alles so gemacht wie im Forum. Aber der Eintrag war von 2020, Anfang 2020, also schon eine Weile her. Und dann haben sie wahrscheinlich was geändert. Und dann musste ich da quasi raten, was ich in den anderen Sachen da eintragen muss, beziehungsweise die Tastatur auf japanische Schriftzeichen umstellen wollte ich nicht auch noch. Aber am Ende hat's geklappt. Ich habe die App und kann sie verwenden. Und da dachte ich, okay, ich habe jetzt die App. Ich habe hier einen ganz guten Anbieter bei eBay gefunden. Der ist für einen noch vernünftigen Preis in Europa quasi, also aus Japan in Europa, nach Europa versendet. Hab für das Ding, für die Bude vielleicht 50 Euro bezahlt. Also es ist wirklich in Ordnung. So, da, wenn es jemand in Deutschland anbietet, musst du meistens 70 bis 100 Euro in die Hand nehmen für das Teil. Und also einfach mal eine gute eBay-Suche, dann kriegt man das auch für einen vernünftigen Preis. Und da habe ich mir das Ding bestellt. Und jetzt habe ich schon 2 Wochen mit dem Ding rum. Anderthalb Wochen mit dem Teil rum. Hab mir so quasi die Billo Standardversion erstmal gekauft. Das ist schon, da ist dann jetzt auch, sag ich mal, ein bisschen shitty Digimon drauf. Das ist quasi ein Digimon, was sie extra dafür erfunden haben. Wie hieß das Viech? Ich guck noch mal. Da musst du nämlich so eine Karte reinschieben und dann wird da quasi das Digimon drauf installiert. Und es gibt quasi eine Phase 1 quasi und dann quasi eine zweite verbesserte Edition vom Vital Bracelet. Und ich habe jetzt quasi die erste Edition gekauft, also quasi die günstigere, weil, ja, mal schauen, inwiefern sich das auch länger länger trägt. Und du hast halt solche DIM-Cards, nennen die sich. Das ist wie eine kleine Memory-Card. Genau, und da sind dann halt verschiedenste quasi Versionen drauf. Ja, und da ist quasi die Standard ist die Impulse City DIM-Card. Da ist halt so, wie heißt das, Digimon? Ja, wie heißt denn das Viech? Das sind halt so verschiedenste Digimon drauf. Palsmon ist da vorne drauf. Das ist quasi extra für die Vital-App. Ja, wie soll ich sagen, konzipiert worden. Und ja, da sind halt dann so verschiedenste Digitationen drauf und du kannst dann quasi durch, wie viele Übungen du machst und so ein Kram und Kämpfe gewinnst oder Kämpfe verlierst, kannst du halt verschiedenste Digitationen freischalten und das ist halt, das ist ganz interessant. So, und auch kämpfen und so ein Zeug und du kannst das Vital Bracelet Kämpfe auslösen, wenn du zum Beispiel, ja, was weiß ich, wenn du kontaktlos bezahlen kannst an irgendwelchen Automaten, kannst du das dranhalten oder dann wird Kampf ausgelöst zum Beispiel und so ein Zeug. Das ist schon interessant. Auf jeden Fall habe ich jetzt so ein paar Tage, anderthalb Wochen mit dieser Gamification, sag ich mal, von Bewegung verbracht und bin, ja, hab da Bock drauf. Also es ist nicht schlecht, so, es hat seine Stolperdrähte und Fallhürden, gerade was dieses Importieren aus Japan betrifft und also es handelt sich ja, und die bieten das ja alle kostenlos an, also kostenfrei, also viele bieten das mit kostenfreien Versand an. Und da habe ich mir einfach, und das Ding ist halt, du hast die Uhr und kaufst einfach immer eine DIM dazu, dann hast du ganz andere Digimon da drauf. Ich muss mal kurz was trinken. Ja, und ich musste es einfach tun. Ich musste mir einfach Agumon bestellen. Agumon und Gabumon. Leider gibt's Tentomon nicht und das finde ich richtig fies. Und ja, dann gibt's Raid-Bosse und so ein Kram und dann geht's richtig ab und ja, dann gibt's noch eine Terriermon-Dim, die ich eigentlich auch Bock habe und eine Gilmon-Dim und eine Renamon-Dim und eine, auch mal so ein paar andere Sachen. Dann gibt's eine komplette mit, ja, warte mal, Impmon zum Beispiel und dann gibt's schwarze Alternativen von, also so Agumon in schwarz und so ein Zeug, das ist schon richtig geil. Das fetzt. Wormon, Stingmon, das ist schon richtig cool, so. Genau. Da gibt's dann auch noch die Weiterentwicklung, gibt quasi die Standardsachen. Und dann gibt's das Vital Bracelet Digivice V. Das ist dann quasi die deluxere Version davon. Die ist dann, hat dann noch ein, zwei Funktionen mehr. Die ist aber halt auch echt im Vergleich wirklich teurer. Also die ist ein bisschen fancier. Die hat ein Background, also so schöne Hintergründe und so. Aber das ist für die Gamification erstmal eigentlich egal. So. Der Tragekomfort ist in Ordnung, kann ich sagen. Das ist klar, es ist so ein bisschen Gummi, Plastik, so, aber da gewöhnt man sich auch dran. Und ja, ich habe jetzt halt sowas wie ein Digivice und kann kämpfen und so und mein Digimon trainieren und so ein Zeug. Und das ist schon geil. Das ist cool, kann man mal machen. Und ich finde 50 Mücken, das ist echt in Ordnung. Weißt du, wenn ich gucke, da 180 Euro für ein gebrauchtes Digivice von vor 20 Jahren kommen. Und dadurch, dass ich jetzt bald in Elternzeit gehe, und man wirklich langsam wirklich mal aufs Geld gucken muss, finde ich das, kann man das schon mal machen für 50 Euro. Was soll denn der Quatsch? Ja. Genau. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Also große Liebe an Dick geht raus an Digimon. Dann möchte ich über was reden. Und zwar, ich denke, ich werde Ich schaue nämlich gerade was mit meiner Frau, so ein bisschen nebenbei immer mal, ab und zu mal 2-3 Mal in der Woche am Abend eine Stunde, schaue ich die aktuelle Serie von Julian Fellows auf Sky, denn das ist der Schöpfer von, wie heißt diese Serie? Ich liebe diese Serie und mir fällt der Name gerade nicht ein, von Downton Abbey, ein Serienphänomen, was vor ein paar Jahren auch wieder, was heißt wieder, auch ein Hype-Thema war, sage ich mal. Nicht ganz so krass wie Game of Thrones, aber so in der Zeit kam, war Downton Abbey aktuell. Downton Abbey auch gerade mit ihrem zweiten Kinofilm im Kino. Erster Kinofilm war grandios, zweiter Kinofilm war ich noch nicht drin, möchte ich gerne reingehen, aber habe noch keine Ahnung wann und wie, denn ich möchte gerne meine Frau mitnehmen und da gibt's ja noch jemand Drittes. Wahrscheinlich wird's wie immer darauf hinauslaufen, dass ich zu Hause gucke. Ja, wie man immer so schön sagt, das Leben ist vorbei mit Kindern. Aber auch nicht. Im Prinzip ist es ja erstmal nur auf Pause gestellt. Und ja, auf jeden Fall möchte ich über die neue Julian Fellows Serie vom Macher von Downton Abbey über The Gilded Age reden. Es geht diesmal um eine, also ich hol mal kurz aus. Downton Abbey begleitet in mehreren Staffeln, ich glaube es ist 5 oder 6 Staffeln, begleitet eine britische Adelsfamilie in den frühen 1900ern, 1915 oder 1910 fängt es glaube an und so und geht bis in die 20er, begleitet diese britische Adelsfamilie, aber nicht nur die Adelsfamilie, sondern auch die Bediensteten und was weiß ich, den Chauffeur und das ist halt so ein bisschen wie Rosamunde Pilcher auf einem anderen Niveau, denn ich als anglophiler Mensch, als England-Liebhaber und großer Fan von Großbritannien, finde das so geil, wie es da aussieht und so. Also dieses typische Rosamunde-Pilcher-Phänomen, dieses, okay, wir sind hier in einer britischen Landschaft und haben da so ein altes britisches Steinfachwerk gedöns und ja, irgendwie liebe ich das und übrigens eine Serie, Grüße gehen raus an Björn, die ich auch sehr gerne in Original gehört habe, die ich nicht nur auf Deutsch gesehen habe, sondern komplett auch auf Englisch, denn allein wie die sprechen, ist schon eine Messe. Auch da man den Standesunterschied spürt, sag ich mal. Ganz große Klasse an dieser Serie sind die Schauspieler. Sam Smith ist doch der Musiker, oder? Chad Smith. Nee. Wer ist denn der? Mann. Ich gebe es mal ein. Downton Abbey. Ja, gucken wir mal. Also das sind die Serie lief von 2010 bis 2015. Das sind, genau, die haben immer reguläre Episoden und dann immer Christmas Specials. Also so, das sind so 90 Minuten quasi an jedem Ende einer Serie kommt dann 90 Minuten quasi ein Film. Und hat 52 Folgen, gilt als Historiendrama und hat 6 Staffeln und ist von Julian Fellows, der wie gesagt, der auch die neue Serie, über die ich gleich spreche. Der das quasi macht. Und genau, Michelle Dockery spielt mit, die kennt man, Hugh Bonneville, weiß ich nicht, ob man den kennt. Ja, da gibt's halt verschiedenste Schauspieler. Die einzige, die ich davon wirklich vorher kannte, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Maggie Smith. Und Maggie Smith, einfach nur Liebe an die Frau. Maggie Smith müsste eigentlich jedem ein Begriff sein, ist Professor McGonagall in Harry Potter. Und ja, Dan Stevens, den kennt man zum Beispiel. Ne? Den kennt man zum Beispiel und wen kennt man denn noch? Lily James kennt man. Die spielt da mit. Dann kennt man noch Alan Leach, der ist auch ein britischer Schauspieler, den könnte man kennen. Ja, also wirklich auch kennt man eigentlich viele, weil das so ein bisschen schon das Who is Who der britischen Schauspielerei mit am Start ist. Ich glaube, was mir einfällt, den Hugh Bonneville kennt man zum Beispiel aus Paddington, aus dem Paddington-Film. Und ja, auf jeden Fall geht's da im Prinzip, das ist quasi, naja, wie soll man, ich sag das jetzt mal ein bisschen despektierlich, aber ich lieb's auch irgendwie, das ist so ein bisschen GZSZ-Filmdrama im historischen England. Ne? Genau. Es ist schon, ich lese das jetzt einfach mal vor, die Serie spielt in der Grafschaft Yorkshire auf dem Familiensitz von Graf und Gräfin von Grantham. Downton Abbey. Downton Abbey ist nämlich die Bude, wo die drinnen wohnen. Und da entspinnen sich so verschiedenste Sachen, Liebesgeschichten, Drama, Tod. Jetzt nicht so asozial wie bei Game of Thrones, sondern immer mit so einem, ja, wir haben uns alle lieb, Charme. Ist halt wirklich so, wirklich, ja, ist halt so pathetischer Kram irgendwie. Aber ich habe da ein ganz großes Herz dafür. Weil es genauso diese Kinks ausfüllt, die ich mag. Also diese britische Lebensart, wie es da aussieht. Und dann auch noch Historie. Das ist ja genau mein Ding, das wisst ihr ja. Und halt dieser Macher, Julian Fellowes, hat jetzt eine neue Serie gemacht. Und zwar The Gilded Age. Ne? Und ja, die läuft jetzt seit seit 22, also seit ein paar Tagen eigentlich, 2 Wochen läuft die in Deutschland. Genau, da gibt's 9 Episoden, ist auch eine Historienserie, spielt in den 1880ern in New York City. Und na klar, ist geil, aber im ersten Moment, weil es auch so beworben wird, muss man auch ehrlich sagen, wird auch wirklich so krass beworben, vom Macher von Downton Abbey quasi, ne? The Gilded Age. Und dann vergleicht man. Und man vergleicht und weiß nach den ersten 2 Folgen, das ist nicht Downton Abbey. Ist ja klar. Ist auch gut besetzt. Also ist eigentlich hochkarätig besetzt. Cynthia Nixon, die man kennt aus Sex and the City zum Beispiel, und Carrie Coon, die ich jüngst erst auf dem Radar bekommen habe, durch Ghostbusters Afterlife. Ja, geht so ein bisschen auch verschiedenste Thematiken wieder, so geht auch wieder um die Gesellschaft, geht um, ja, zum Beispiel eine Ausgrenzung von einer Afroamerikanerin und so weiter und so fort und heiraten, Standesheiraten und so weiter, also auch wieder die Upper Class und solche Dinge, geht diesmal ein bisschen weniger, liegt der Fokus auf die Bediensteten, das war bei Downton Abbey besser gelöst, also die hatten ihre parallelen Erzählstränge, die haben eben ganz andere Probleme als die Reichen da oben, aber am Ende halten dann doch alle zusammen und kämpfen sich durch schwierige Zeiten durch. Das ist hier jetzt noch nicht geschehen. Ich meine, was will man auch von ersten 6 Folgen einer ersten Staffel erwarten? Auf jeden Fall schaffen sie es aber schon, das Interesse für verschiedenste Personen aufzudecken. Also nicht aufzudecken, sondern zu wecken. Also könnt ihr euch ruhig mal reinziehen, wenn ihr Zeit habt. 9 Folgen, das ist schnell weggeguckt. Kam jetzt immer episodisch, sage ich mal, jeden Freitag 2 Folgen und ich glaube, die 9 Folgen müssten jetzt auch draußen sein, also die erste Staffel müsste rum sein. sind auch wieder schön, also es sind auch zweifelhafte Personen dabei, die man in einem Moment sympathisch findet, im nächsten Moment wieder denkt, ach echt jetzt, richtig nett von dir, richtig geil, wie du gehandelt hast. Krass, du hast den Typen hier in Selbstmord getrieben. Das ist schon ganz schön scheiße von dir, eigentlich bist du mir ja sympathisch. Das ist halt wirklich heftig. Wie gesagt, kann man sich mal pressen, sag ich mal. Das kann man sich mal pressen. Als nächstes, also wie gesagt, The Gilded Age. Ich möchte mit euch noch über was ganz anderes reden. Denn was krass ist, es kommt etwas zurück. Und zwar möchte ich euch in meine Kindheit entführen. Als Kind schaut man gerne mal lustige Filme. Als Jugendlicher und Kind schaut man gerne mal lustige Filme. Und da habe ich mit solchen legendären Perlen wie Voll Normal, Ballermann 6, Sex Up. Okay, das ist für ein Kind natürlich ganz schön krass, aber witzig war es trotzdem. Harte Jungs und knallharte Jungs, so ein bisschen so deutsche Trash-Comedy-Filme der Anfang 2000er, Ende 90er, verbracht. Und eben auch sowas wie Robinson Junior, zeitloser, grandioser, nicht mehr ganz politisch korrekter Film, der quasi eine Persiflage auf Robinson Crusoe ist. Und darunter war ein Film, der bis heute zu einem der besten Filme. Und ich muss gleich sagen, es handelt sich hier um eine deutsche Fernsehkomödie. Das Ding war nie im Kino. Das Ding war nie im Kino. Geht 88 Minuten, ist von 1995. Und ist das Meisterwerk. Das Meisterwerk. Alle sagen, kein Pardon, ist der beste Habe Kerkeling-Film. Er ist wunderbar. Er ist richtig geil, der Film. Ich liebe kein Pardon. Aber noch darüber steht für mich Club Las Piranhas. Und zwar ist das ein Meisterwerk der Alltagsbeobachtung. So, Pause. Leute, wenn ihr den Film jetzt nicht kennt, dann geht ihr bitte jetzt sofort. Macht ihr jetzt Pause. Geht auf YouTube. Ja. Und gebt oben in die Suchleiste Club Las Piranhas ein. Achtung. Club. Ich mache das jetzt hier live mit euch mit. Las Piranhas. Ihr zieht euch. Bitte. Da oben steht's. Erstes Suchergebnis. Club Las Piranhas. Eckige Klammer auf. Ganzer Film. Eckige Klammer zu. Und zieht euch diese 2 Stunden und 16 Minuten rein. Und achtet bitte drauf, jeder, der schon mal im Urlaub war, der schon mal in einem Club-Urlaub war, der schon einmal in einem Urlaub war mit Animation, und sei es nur in eurer Kindheit, schaut euch diesen Film an. Lasst euch nicht abschrecken von diesem ARD-Symbol am Anfang mit wilde Herzen. Zieht euch das rein. Das ist ganz großes Kino. Das ist Meme-Potenzial drinne. Habe Kerkeling in einer Optik, Leute. Deutsche Schauspieler Dorothea Walter, legendär. Hildegard Krekel, legendär, leider auch schon tot. Judy Winter, so eine typische Tatort deutsche Fernsehschauspielerin, aber die spielt da hervorragend die allseits betrunkene Hotelchefin Dr. Renate Wenger. Habe Kerkeling in einer seiner witzigsten Rollen, die legendäre Sängerin und Musical-Schauspielerin wie heißt sie? Die hat bei Böhmermann letztes Jahr in dem Eierwurf Musical mitgespielt als Ei. Wie heißt sie? Fuck, man. Angelika Milster. Leute, das sind so Namen. Das ist krass. Das ist für mich neben Bang Boom Bang einer der witzigsten deutschen Filme, weil der verzichtet komplett auf Pipi-Kaka-Humor, kein Sex-Ficken-Humor, sondern das ist einfach eine leichte Überspitzung von einer Alltags, also von so diese auch so ein bisschen, was ich denke, was so ein bisschen wahrscheinlich ist, so diese bittere Realität von Animateuren auf Urlauben, die eigentlich gar keinen Bock drauf haben mehr, keine Kraft mehr dafür haben, immer gute Laune zu haben und immer sich ein falsches Gesicht aufzusetzen und so weiter und so fort. Ich beschreib's mal kurz, also eine Familie Schadlecki, fährt, eine Ruhrpott-Familie fährt in den Urlaub, und zwar in den Club Las Piranhas. Dort in dem Club Las Piranhas gibt es zwei Animateure, und die heißen Biggie und Edwin. Edwin wird gespielt von Happe Kerkeling und Biggie wird gespielt von Angelika Milster. Und da bekommen wir auch am Anfang einen kleinen Übersicht, wer fährt alles in den Urlaub, also diese typischen Stereotypen, eine Frau, die nur an ihren Job denkt, so ein Mann, der, ein relativ einsamer Mann, der ein bisschen dicker ist, der jemanden zum Anbändeln sucht, eine alte Rentnerin, die eine hübsche verheiratete Frau mit Kind und ihrem Mann, also Familie Schadlecki. Der Name Schadlecki ist schon so geil. So, dann hast du Eltern, ja, das will ich jetzt noch nicht so verraten, dann gibt's noch anderes, dann werden halt so typische Aktivitäten werden da, sag ich mal, vorgeführt, die Kinderbetreuung und so diese Animationssachen, komm, wir spielen jetzt Volleyball, und da eskaliert's natürlich ein bisschen und so weiter und so fort, und irgendwelche Feste, beschissenes Essen, was halt manchmal so, wenn wir ehrlich sind, wenn man manchmal einfach Pech hatte, dann war das halt im Urlaub manchmal so. Und gerade in den 90ern war das noch häufig so. Ich glaube, das kann sich heute keiner mehr leisten, aber früher war das häufiger so. Und warum lobe ich und liebe ich diesen Film und warum erwähne ich das jetzt hier? Denn, ich muss ja jetzt einfach mal was vorlesen, hier ein Kommentar unter diesem YouTube-Video. Ich habe diesen Film schon mehrmals gesehen und kann mich daran nicht satt sehen. Herrlich, wie er diesen Bereich der Reisebranche auf die Schippe nimmt. Gut beobachtet und noch besser umgesetzt. Und so ist es. Das ist wirklich absolut geisteskrank. Der Film ist witzig auf 100 verschiedene Ebenen. Ich liebe das, dass am Anfang vom Film was gesagt wird, und dann irgendwann 40 Minuten später in dem Film das wieder aufgegriffen wird. Da sagt zum Beispiel die Biggie zum Beispiel, da erzählt sich die zwei Reiseleiter, die haben gerade mal kurz Pause und die unterhalten sich darüber, was ist denn dir mal passiert während deiner Karriere als Reiseleiter? Und dann sagt die Biggie zum Beispiel, ja ey, kannst du dir das vorstellen, mir ist tatsächlich mal ein Rentner aus Wattenscheid in Vesuv gefallen. So, und das ist, ja, und wie ist es ausgegangen? Ja, konnten mir nichts nachweisen. Dann, wenn du nicht mehr dran denkst, 20 bis 30 Minuten später redet die etwas ältere Dame, Hertha heißt sie, die gespielt wird von Dorothea Walda, ihr merkt, ich muss nicht mal nachlesen, weil ich den Film so oft und gut gesehen habe, die sagt dann, oh Leute, wisst ihr, was uns mir ein paar passiert ist? Mir ist ein Bekannter aus Wattenscheid, der ist mir tatsächlich in Vesuv gefallen. Die Reiseleiterin läuft heute noch frei rum. Also diese ganzen Zufälle, und das ist so geil. Legendäre Sprüche. Ey, warst du nicht im Watumba Beach Club Resort? Sind da nicht mal Leute verschwunden? Oh, pst, bist du leise. Es waren doch nur ein paar. Und nur solche dummen Sprüche. Ich liebe diesen Film, das ist so geil. Das Ding ist ein Meme, das sind nur Memes eigentlich. Und ich weiß es nicht. Ich zieht euch den Film rein, zieht ihn euch ruhig auch zweimal rein. So, das ist jetzt nicht so auf die Fresse Humor, so wie was weiß ich, so ein Robinson Junior oder so ein Vollnormal, wo dann halt eine Paella mit Rotze drin gemacht wird und so. Das ist halt eher so, okay, du musst jetzt aufpassen, du musst zuhören und der Humor entfaltet sich auf so einer anderen Ebene. Und deswegen liebe ich diesen Film. Und warum gehe ich jetzt so krass drauf ein? Club Las Piranhas. Leute, es ist geschehen. Es ist geschehen. Ich weiß nicht, ob es die Welt gebraucht hat, aber es ist geschehen. Denn vor 1-2 Wochen Club Las Piranhas, Leute, wird fortgesetzt. Es wird fortgesetzt und zwar als Serie und zwar am 28.04. kam das raus, also schon ein paar Wochen her. Es wird eine vierteilige Miniserie und zwar nach 27 Jahren. Habe Kerkeling ist wieder dabei und Angelika Milster ist wieder dabei. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste, was man braucht, denn dieser Film konzentriert sich, es sind wunderbar viele lustige Schauspieler dabei, gute Schauspieler dabei, aber es ist eben Biggie und Edwin. Alleine dieser Name, Biggie und Edwin, das ist so geil. Biggie ist auch eine abgehalfterte Ex-Schlagersängerin, Biggie Oxford, und ich könnte mich da weghauen. Ich liebe das. Auf jeden Fall sind die wieder dabei. Biggie und Edwin, Habe Kerkeling und Angelika Milster. Und ich freue mich. Die werben jetzt hier zum Beispiel auch mit der neuen, die Liste der Darstellerinnen ist hochkarätig. Benno Fürmann, Andrea Sawatzki, die ich persönlich absolut unsympathisch finde, und Rick Carvanian und so. Das wird eine Miniserie auf RTL Plus, ja, da bin ich auch ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin, aber ich werde mir das anschauen, Leute, ich werde mir das anschauen. Ich freue mich auf diesen Scheiß, ey. Ich hoffe, dass es nur ansatzweise wieder an diesen Humor von damals kommt und ich möchte mal für Hab Kerkeling mal eine Lanze brechen, weil dieser Mann, ich empfehle euch mal, dass die Hörbücher, ich bin da mal weg und der Junge muss an die frische Luft, versucht aber bitte bei Ich bin da mal weg das alte Hörbuch zu finden, denn die haben jetzt zum Born 20-jährigen Jubiläum haben sie eine neu eingelesene Version von Habe Kerkeling rausgebracht. Die ist quasi ungekürzt, aber dieses Ungekürzte, dieser Mehrwert ist nicht wirklich da. Da geht es irgendwie 2 Stunden länger und das ist versucht bitte die alte zu bekommen. Die alte Version, denn die ist viel wärmer und besser gelesen. Ruhiger und irgendwie anders, mit mehr Charme. Ich muss eine Lanze für den Mann brechen, denn der ist einfach fucking witzig. Ich liebe den. Der hat zwar auch, hat auch häufiger mal irgendwie nicht so coole Sachen gemacht, wie jetzt letztens sein Katzenbuch und also es waren jetzt nie Sachen, die einem wehgetan haben. Oder er hat zum Beispiel ja mal ein Schlageralbum gemacht. Aber Habe Kerkeling ist für mich mittlerweile leider zu vergessen. So. Wenn ich mir jetzt an so legendäre Sachen denke, wie diese Ausschnitte von Darüber lacht die Welt, wo er als Kleingärtner sagt, hier so ein Jäger ständig sagt, dass er die Wildschweine abknallen soll und so weiter, da könnte ich mich zerlegen. Das ist wirklich für mich ganz große Komik und der Mann hat's einfach nur drauf und ich wünsche dem jeden Erfolg weiterhin. Auch Horst Schlemmer war am Ende nicht mehr witzig, das wissen wir alle. Aber am Anfang war das grandios. So ein Humor altert nun mal. Und diese legendären Aktionen als Königin Beatrice von da einfach ins Schloss Bellevue hinkarren und so. Ich weiß, es ist wahrscheinlich auch nicht jeden, nicht Humor für jeden, aber ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal gerne sagen da draußen, was ihr so generell von Habe Kerkeling haltet. Also post@lordnördchen.de. schreibt's mir einfach mal, es interessiert mich. Und ich möchte auch gerne, wenn ihr mal Club Las Piranhas geschaut habt, möchte ich gerne mal wissen, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Wie gesagt, nehmt euch Zeit, nehmt euch ein bisschen, lasst euren Kopf an, auf jeden Fall, weil das ist nicht, wie gesagt, das ist kein Pipi-Kaka. Der Humor entfaltet sich auf einer anderen Ebene. Wie gesagt, ich freue mich, dass da eine vierteilige Miniserie rauskommt und die kommt zum Ende des Jahres und ich bin einfach nur hyped wie scheiße. Also was heißt hyped wie scheiße? Ich freue mich drauf. Wenn das Ding nur halb so gut wird wie der Originalfilm, weil höher sind meine Erwartungen nicht. Ich freue mich drauf, habe Kerkeling und Angelika Milster nach so vielen Jahren wieder vor der Kamera gemeinsam zu sehen. Und das liebe ich. Und deswegen musste ich da jetzt einfach drüber reden, weil das, wie gesagt, das ist einer, wahrscheinlich, wenn nicht sogar der beste deutsche Comedy-Film, den ich kenne. Ich liebe den einfach. Ich habe eine sehr, sehr große Liebe für den Film. Ja, also ja, ich freue mich einfach drauf, dass es ihr merkt, das denke ich mal. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie geil ich den Film finde. Es ist so witzig. So, über die Klimathematik möchte ich mit euch, ich sag's nur so, ich habe ja immer, auch in vergangenen Podcasts, immer mal gesagt, dass Kliman echt krasser Typ ist. Und Finn Kliman, ich weiß auch nicht. Ich will da jetzt eigentlich nichts dazu sagen, weil das Ganze, weil es gerade auch zu dolle geschieht, sag ich mal, in jedem Podcast, den ich höre, geht es um Kliman. Ja, man kann da nichts schönreden. Was soll denn der Quatsch? Der Typ hat's verkackt, ganz einfach. Jetzt ist eben die Frage, ich liebe seine Musik. Kann man die immer noch hören oder nicht? Oder ja, nee. Weißt du, man kann doch einfach mal ja, einfach mal, ich sag jetzt einfach mal nichts dazu. Fertig. Allein, dass ich das erwähnt habe, aber das ist nur, dass ihr wisst, ich hab das auf dem Schirm und ich kann da noch nicht so richtig drüber reden. Also ich denke, das wird noch irgendwann geschehen. Da kann ich euch schon mal vorwarnen. Und wenn es halt nicht geschieht, dann geschieht's nicht. Ich muss da auch jetzt nichts übers Knie brechen. Ich ja, das war's zu dem Klima-Statement. Eigentlich nur um zu sagen, ich lasse euch jetzt mit dem Scheiß jetzt in Ruhe. Fertig. So, dann möchte ich nochmal über Daddy-Issues reden. Und zwar war meine Tochter das erste Mal krank. Die hatte ihren ersten Infekt. Und das hat eben auch was mit dem Comic Park zu tun. Auch, sag ich mal. Denn unsere ganze Familie war krank. Wir hatten kein Corona, aber wir waren krank. Und uns ging's nicht gut. Und dann ging's meiner Tochter nicht gut. Zusätzlich noch. Und das ist echt, das ist eine ganz neue Dimension gewesen. Also sie ist jetzt nicht übelst abgedreht oder so, so kann man es nicht sagen, aber man macht sich da schon Sorgen. Wie gesagt, das erste Mal. Fieber, schlecht gegessen, schlecht getrunken. Wo dann meine Frau, sag ich mal, Mütter, oder weiß ich nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Es gibt ja Menschen, die sind grundsätzlich eher beobachtend und schauen, was passiert und beobachten auch gerne mal ein bisschen länger. Und bilden sich dann eine Meinung und sagen, okay, das braucht jetzt auch einfach mal Zeit, weil in 5 Minuten ändert sich hier nicht viel. So bin ich eher. Und meine Frau, die hat halt, ist ja klar, ihr Kind leiden sehen. Und war dann natürlich sehr emotional. So, ich bin da auch emotional gewesen. Ja, die Kleine hat mir leid getan. Na klar, das ist doch normal, dass die einem leid tun, wenn die sich quälen und dann einfach nur erschöpft sind und nicht wirklich trinken mehr, hat sich meine Frau schon sehr große Sorgen gemacht. Ich habe meiner Frau halt immer wieder gesagt, ja, komm, pass mal auf, das dauert Tage, so ein Infekt. Alles gut, das wird wieder gut. Und ja, sie trinkt so wenig und so. Ja, ich sage, ja, bleib ruhig, das wird schon wieder. Und im Endeffekt ist es auch wieder geworden. Und das ist halt auch ein Learning, was wir machen müssen, so. Denn Das ist schon irgendwie, also das ist schon alles ein bisschen komisch gewesen. Das ist eine Zeit gewesen von großer Unsicherheit. Und wenn, ich bin halt so ein Mensch, ich merke, wenn das Gegenüber, also der andere, am Rad dreht, was heißt am Rad dreht, so schlimm war es nicht, wenn der andere Gegenüber sehr unruhig ist und sehr viel, dann bin ich immer einer, der dann sagt, okay, also ich bin dann, reagieren dann eher cooler, um die andere Person ein bisschen runterzuholen. Klar habe ich mir genauso Sorgen gemacht, bin ich ganz ehrlich. Natürlich, aber man darf sich das auch nicht immer anmerken lassen. Gerade wenn man seine Frau unterstützt, das geht nicht. Muss so ein bisschen muss man schon auch irgendwie einen Kühlkopf bewahren. Dann war meine Frau beim Arzt und dann war das auch alles gut. Also war man es auch nicht. Aber trotzdem, das war echt, dann gab es dann auch wenig Schlaf an dem Wochenende und so. Und er hat dann einfach die Kraft gefehlt. Außerdem waren wir ja, wie gesagt, selber auch erkältet. Und weil wir ja dann noch nicht wussten genau, weil es Wochenende war, könnte das jetzt wirklich das große C sein oder nicht, bin ich dann einfach zu Hause geblieben. So. Und meine Frau, die sowieso schon ein bisschen unter Druck stand, habe ich gesagt, komm, bleibst zu Hause, beiß einen sauren Apfel. Das ist nun mal so, Dinge verschieben sich, Wahrnehmung verschiebt sich. Es war ja auch herrliches Wetter, dann habe ich mir gedacht, ach schade. Und dann musste ich ja Samstag auch noch arbeiten, ja. Ja, in meinem Beruf muss man manchmal auch samstags arbeiten. Samstag früh gearbeitet und mich nach Hause kommen, da hat die Luft gebrannt und dann habe ich mich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Und Sonntag gleich auch, weil es nicht wirklich besser war. Aber, wie gesagt, wieder ein Learning. Schwer für mich gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so diese Zeit gerade, weil ich sehe überall auf irgendwelchen Social Media Kanälen und sonstiges, alle machen gerade geile Sachen, fahren irgendwo in Urlaub, machen schöne Ausflüge, machen dieses, machen jenes. Ja, und ich hocke im Prinzip seit Monaten nur zu Hause rum und wenn, und wir sind auch viel draußen und da möchte ich gleich nochmal drüber sprechen, über letzte Woche. Schönes Erlebnis mit meiner Tochter. Möchte ich, ja, und alle machen irgendwelchen geilen Scheiß, ja. Corona ist aus den Köpfen raus quasi, gerade. Alle sind wieder frei, alle leben gerade, machen tolle Dinge, machen Ausflüge, fahren dahin, fahren hierhin, fahren sich Sachen angucken. Und wir schwimmen halt gerade so ein bisschen in unserer eigenen Suppe durch halt unsere kleine Tochter. Und das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht einfach. Das ist schwierig. Weil ich gerne, ich bin so ein Ausflugsmensch mittlerweile. Da mal hinfahren, hier mal hin, ich bin doch super gern zu Hause. Aber wenn man nur noch zu Hause ist und nur noch dieses, nur noch jenes und ich möchte, klar kann man bei diesem Wetter mal rausgehen und das habe ich auch mit meiner Tochter letzte Woche gemacht. Ich habe mir meiner Tochter einfach eine Tragetasche geschnallt und bin einfach 5,5 Kilometer gelaufen. Das Problem ist, du bist immer in deinem, sag ich mal, in deinem Habitat. Du bist immer da. Du bist immer um deine Stadt rundherum. Und maximal bei den Großeltern, also von ihr die Großeltern, von meiner Tochter die Großeltern. Und das war's. Und das macht mich verrückt. Weißt du, mal spontan. Krass, pass mal auf, Frau. Ich schnapp dich jetzt, wir fahren jetzt da und dahin. Oder wir fahren übers Wochenende, machen mal Kurzurlaub. Irgendwie, mir fehlt das sehr. Und vor allem ist es ja nicht so, dass ich das jetzt 2 Wochen so habe oder jetzt ein halbes Jahr so habe, weil meine Tochter wird ja auch bald ein halbes Jahr. An unserem Hochzeitstag wird die ein halbes Jahr. Dann man muss bedenken, dass vorher 2 Jahre das große C waren und da konnte man auch nichts machen. Im Prinzip hocke ich jetzt, während alle anderen frei sind, jetzt wieder zu Hause rum, beziehungsweise wieder in der Nähe und in der eigenen Suppe. Eine Fahrradtour, mit meiner Frau habe ich seit Monaten, Jahren nicht mehr gemacht. Und das ist so, ich weiß, das ist super egoistisch von mir, aber irgendwie bin ich ja trotzdem noch da. Das ist so, nur weil ich ein Kind habe, heißt das ja nicht, dass ich und meine Bedürfnisse aufhören zu existieren. Und das macht mich, ja, ich weiß auch nicht, ich schwimme gerade sehr viel in meiner eigenen Suppe und das macht mich irgendwie unglücklich. Naja, was heißt unglücklich, aber so traurig, so. Ich weiß, dass es besser wird und ich weiß, dass bessere Zeiten kommen, aber was heißt bessere Zeiten? Die Frage ist, kommen bessere Zeiten, wenn man sich mal unser Weltgeschehen anschaut? Das ist eben die nächste Frage. Kommen bessere Zeiten überhaupt? Jetzt könnte man sich noch eine schöne Zeit machen, aber es geht ja nicht. Ich weiß, das ist super egoistisch. Und ich liebe meine Tochter und ich liebe das, mit ihr zu spielen und ihr was vorzuspielen auf Gitarre und mit ihr Quatsch zu machen. Das liebe ich. Na klar. Es ist so fucking eintönig, ey. Es ist immer dasselbe. Das macht mich fertig. Und deswegen war das Erlebnis letzte Woche so schön. Ich bin einfach spontan. Ich habe mir die aufgeschnallt und bin losgelaufen. Und bin auch wirklich weit gelaufen und fix. Bin halt echt eine große Runde gelaufen. Ja, man muss ja auch Rücksicht nehmen, gell? 5 Monate alt das Kind und so weit kannst du jetzt auch nicht laufen. Aber ich bin für die 5,5 Kilometer, die ich da letzte Woche gelaufen bin, 1,5 Stunden, bin ich schon sehr, sehr dankbar gewesen. Das ist so krass, ey. Dass man dann so dankbar wird für jeden Zentimeter, den man sich langsam wieder zurückerobert. Das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Und was auch krass ist, dass sie so fucking schnell wächst. Das auf der einen Seite macht mich das ein bisschen, naja, man sagt immer, oh, die wachsen so schnell. Aber es macht mich auch so. Jede Handlung, die sie neu macht, man ist so stolz, so, man freut sich so mit ihr und das ist so belohnt. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, könnte man ja auch gerne mal schreiben, aber das Leben ist auf Pause gestellt, so. Im Prinzip hätte ich zu Anfang der Corona-Zeit ein Kind kriegen können, weil dann wäre die jetzt schon 3. dann wäre sie jetzt schon 3. Und hätte genauso viel erlebt. So. Versteht ihr, was ich meine? So, alle gehen irgendwo hin, alle machen was, alles. Es ist so nervig. Alle gucken sich die Welt an, fahren in Urlaub. So. Ich hock hier rum, ey. Es ist so frustrierend. Und ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie euch's da geht. Ich weiß es nicht. So, gibt ja Leute in meinem Bekanntenkreis, Grüße gehen raus an, du weißt schon wem, die viel gereist sind. So, noch mehr als ich. Und ich weiß auch nicht. Ich denke, ihr hört, dass ich da immer ein bisschen, dass ich jetzt auch ein bisschen grinsen muss, weil irgendwie sitzen wir da auch alle in einem Boot, so Väter, junge Väter unter sich. Aber ich gehe nächste Woche, also für euch diese Woche, das erste Mal auf eine Vatertagswanderung, in Klammern, eine alkoholfreie Vatertagswanderung, weil diesmal bin ich wirklich Vater und das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das ist schon echt heftig. Und ich gehe jetzt übrigens bald in Elternzeit, um das nochmal zu betonen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und da werde ich auf jeden Fall, will ich mehr unternehmen. Weil es ist wirklich scheiße, ey. Diese scheiß Arbeit, ey. Ehrlich. Kommst du nach Hause, hast, wenn du scheiß Dienst hast, hast du, wenn du Glück hast, nochmal eine Stunde, 1,5 Stunden nochmal mit deiner Tochter zu tun und dann ist schon wieder Schlafenszeit für das Kind. Und das ist schon gemein. Auf jeden Fall freue ich mich da drauf. Sagt mir mal, wie ihr dazu steht. Ob das übertrieben ist, meine Ansichten zum Thema, ob das zu egoistisch ist. Natürlich wird's immer Eltern geben, die sagen, ja, hier, das ist doch, du hast dich dafür entschieden und damit musst du jetzt leben und ja, sicher habe ich mich dafür entschieden und muss damit leben. dennoch bin ich ein Mensch. So. Das darf man bei der Rechnung nicht rauslassen. Und deswegen bin ich halt auch einer, der dann auch sagt, okay, ich gehe jetzt mal hier und dahin. Ende. Das macht ja meine Frau auch, ne? Die fährt ja auch zum Mädelsabend und so. Und da habe ich in der Zeit unsere Tochter und das ist alles cool. Ich finde das halt, ich weiß nicht, man ist halt, das ist halt, ich denke, das ist auch so diese Generation, die sagt, das Kind steht immer an erster Stelle. So. Die dann einen solche Sprüche sagen wie, ja, du hast dich dafür entschieden und du musst jetzt damit leben und das ist, wie kannst du nur und was ist denn das von der Einstellung deinem Kind gegenüber? Leute, ich sage euch jetzt mal was ganz ehrlich. Diese Eltern, die sowas sagen, haben die asozialsten Arschlochkinder, die es überhaupt gibt. Und das sage ich jetzt so. Denn ich arbeite halt in der Materie und habe halt wirklich viele egoistische Arschlochkinder, die halt einfach so mit so einer Grundeinstellung erzogen, in Anführungsstrichen worden. Leute, und das sage ich euch ganz ehrlich, ich lasse mir von einer Dreijährigen nicht auf der Nase rumtanzen. Da hört aber der Spaß auf. Ja, und mit diesen warmen Worten und diese kleine Warnung an meine Tochter, es ist ja auch das, wie man immer so schön sagt, Pädagogenkind. Die Armen. Entweder sagt man Pädagogenkind, die Armen. Oder Pädagogenkind, sehr typisch, dass aus dem Kind nichts geworden ist. Pädagogenkind. Die zwei Dinge gibt's da nur. Und jo, das ist auch ein Thema mal für sich. Denn gerade wenn beide Eltern Pädagogen sind, also ich spüre diesen Druck von der Gesellschaft. Auf jeden Fall. Weil alle sagen, ah, ihr kennt euch doch damit aus und so. Ach, das wird schon und so. Nein, verdammt. Klar, ist das unser Job, Kinder zu, in Anführungsstrichen, erziehen, auf unsere Gesellschaft vorzubereiten, weil die Eltern schaffen es ja heutzutage nicht mehr, ihre Kinder auf die Gesellschaft vorzubereiten, weil sie ihnen alles abnehmen und oder sie vernachlässigen. Gibt halt nur noch abnehmen oder vernachlässigen. Also normal gibt's selten nur noch, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich könnte sowieso mal über meinen Beruf mal sprechen, wenn ihr wollt. Müsst ihr mir mal reinschreiben, post@lordnördchen.de. Ich kann euch da anonymisierte Geschichten erzählen. Ey, das ist nicht mehr normal. Absolut nicht mehr normal. Es gibt nur noch Vernachlässigung oder Überbehütung. Es gibt in den seltensten Fällen, sagen wir mal 10%, 5-10% sind normale Kinder. Normal. Und auch normale Elternhäuser, wo du dir denkst, okay, die kümmern sich ums Kind, die leben mit dem Kind zusammen, also die leben wirklich zusammen mit dem Kind und die setzen Grenzen. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass, was da draußen los ist. Ey. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, alle, die so meine Generation sind, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Die Generation, die folgen, und das denke, das hat man über unsere Generation auch schon gesagt früher. Aber ich glaube, ich höre von meinen älteren Kollegen immer wieder, früher war das ganz anders. Also nicht DDR und so, sondern früher in den 90ern war es noch ganz anders. Da gab es noch Respekt vor Älteren, vor dem Erzieher. Sei auch seitens der Eltern, das überträgt sich ja auf die Kinder, wenn die Eltern schon nicht respektieren und nur fordern. Und dann, wenn du mal fragst, hallo, unsere Taschentücher sind leider alle, sie müssten mal bitte Taschentücher mitbringen oder bringen sie bitte dieses mit, wir wollen ein Projekt machen, bringen sie wieder bitte dieses mit. Ja, dann muss man 20 Mal hinterherrennen, aber fordern. Ja, wo war ich jetzt? Ich bin jetzt ganz schön negativ. Das will ich eigentlich gar nicht sein, weil ich liebe meinen Beruf nach wie vor, wenn die Erwachsenen nicht wären. Das Problem an dem Beruf sind die Erwachsenen, das sag ich gleich. Wie gesagt, die schlechte Nachricht für euch Leute da draußen, die meine Generation sind, 90er Baujahr. So, Leute, die jetzt kommen, die werden eure Rente nicht verdienen, sag ich euch gleich. Weil das egoistische Arschlöcher werden, alle wie sie da stehen. Genau, und mit diesen warmen Worten beschließe ich die heutige Folge von Lord Nördchen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Grüße gehen raus an alle, ich möchte mich nochmal herzlich dafür entschuldigen, dass ich keinen Sonderbericht vom Comic Park machen konnte. Und deswegen werde ich auch nie wieder was ankündigen. Es geht mir auf die Nerven, ehrlich. So. Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch richtig viel Spaß, eine schöne Woche. Seid nicht so negativ, auch wenn die kommenden Gesellschaften unsere Welt nicht retten werden, also die kommenden Generationen unsere Welt auch nicht retten werden. Und ja, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Tag auf Arbeit, einen schönen Weg zur Schule, zur Uni. Grüße gehen raus an Norm. Ja, viel Spaß, mein Guter. Mach's gut. Und an alle, die hören, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne auf post@lordnördchen.de. Bis dann. Macht's gut.